Das muss dann wohl reichen. Sicher würde ich mich besser fühlen, wenn es auch nur einen Menschen geben würde, der dümmer ist als ich. Da werden wir lang suchen müssen. Gehen Sie in die Mitte Ihres Hauses. Es gibt nichts, was ihn wirklich aufhalten kann. Manera, no tiene la culpa. Caballo de la sabana, porque muy despreciado, por eso no te perdono llorar. Ese amor llega así, esta manera, no tiene la culpa. Amor de compra y venta, amor del pasado. Ven, ven, ven, ven, ven. Cuando se marea dolores, cuando se quema el amor, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores, cuando se inmala dolores, cuando se quema el amor, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores. Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, esta rumba está gitana, que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Esta rumba está gitana, que yo siempre cantaré. Olé, olé. Und jetzt machen wir unsere Wunschmix-Aktion. Das geht folgendermaßen. Ich habe hier mehrere Sachen zum Auswählen. Und zwar ist das jeweils the best of, also zusammengemixt, the best of von der jeweiligen Gruppe. Entweder Spider Murphy Gang, Beach Boys, Katharina Valente, da bin ich ganz tief reingegriffen, Peter Kraus, Bill Ramsey, Gus Bacchus, Jürgen Dreves oder J. King Stevens. Wir führen hier eine Strichliste. Und derjenige, der die meisten Striche bekommt oder Stimmen, diesen Mix bringe ich da. 0138 8000 anrufen! Oh, yes! Wenn es draußen regnet, wir sagen, was abgeht. Ungebetener Besuch, wir sind die Rettung. Koch mit den Liebsten? Egal, wir heitern euch auf. Pech im Leben und in der Liebe? Da helfen wir nach. Schalten Sie Ihr Radio auf. Nonstop Radio. Ich wiederhole, zur Auswahl stehen Spider-Murphy-Gang, Beach Boys. Wer kann sich noch erinnern? Ba-ba-ba, Rain und so weiter. Katharina Valente, Peter Kraus, Bill Ramsey, Gus Backus, Jürgen Drews und Shaking Stevens. So, wir machen jetzt unser Mix-Wunsch-Spiel. Erstmal Nachtschwimmer, das ist ganz wichtig, wollte ich schon den ganzen Abend sagen. Wir haben ja vor 3 Wochen, oder waren es 4 Wochen schon wieder, unsere große Gewinnaktion gehabt. Und da haben wir ja mit Media Control zusammen das gemacht. Da wurden die Anrufe gezählt. Es waren nach Abschluss des Zählers, der am nächsten Tag erst abgelesen werden konnte, 46.520 Anrufe. Vielen Dank an alle. Ihr wart spitze. Auch im Namen der Bundespost. Die hat das große Geschäft gemacht. Na, das heißt ja nicht mehr, das heißt Telekom. Okay. Nachtschwärmer Spezial. Also hat mich dieses Disco-Fieber wieder einmal auf Hochtouren gebracht. So, es stehen zur Auswahl. Der Best of Mix DJ Bobo. 24-7, Rolling Stones oder Depeche Mode. Anrufen 0138 8000. Kurz sagen, die Gruppe auflegen, dass ich so viel wie möglich reinbekomme. haben wir das ein Techno-Cat. Action ist Freitagabend. Wir bringen euch ein Programm voll auf eurer Wellenlänge. Oh, that's crazy. Da geht die Post ab. Schnallen Sie sich an. Action Total. Boy, voll normal. So, nach schon mal mit Abstand. Also, bleibt dran, Leute. Mit ganz großem Abstand hat DJ Bobo die meisten Stimmen. Der kommt jetzt auch. Dann heiere ich aber noch weiter als zweites. 24/7 hat nicht eine Stimme, sehe ich gerade. Entweder die Stones oder Depeche Mode bringen wir da noch. So, DJ Bobo, ohne rein geschwitzt. Nun, liebe Kinder, gibt fein nach. Ich habe euch etwas mitgebracht. Hello, this is DJ Bobo. Dance with me. Wanna rock your body. Wanna rock your body. Wanna rock your body. Wanna rock your soul. Wanna rock your body. Wanna rock your body. Wanna rock your body. Wanna rock your soul. To the beat, to the own. Wanna rock your body. To the beat, to the own. Wanna rock your body. To the beat, to the own. Wanna rock your body. To the beat, to the own. Wanna rock your soul. To the beat, to the own. Wanna rock your body. To the beat, to the own. Wanna rock your body. To the beat, to the own. Wanna rock your body. To the beat, to the own. Wanna rock your soul. Chance, rip off your hands and feel it trance. Everybody take a chance, waving up your hands. is all around. Arms are boom, my arms feel weak. My head is exploding every day of the week. And eat, can't sleep, cause your body's so sweet. Put your hand to my heart, can you feel the beat? You don't wanna forego with that sexual healing. When I hold your hand, then I get this feeling. You're the only one, feel so proud. Sweet, sweet girl, your love is all around. DJ Bubble, dance with me. DJ Bubble.